Fahrt beginnt. Unser Ziel liegt irgendwo im Wind. Geht es auch bis Rio und Shanghai, heilen wir das geht nie vorbei. Auf dem Meer und unser Kahn schlägt nur nach Fisch und Teer. Wochenlang träum ich schon von zu Haus, das sieht kein noch lange aus. Und dann geht es mit voller Nacht nach Hause. Zum Heim, komm in Jung, ich glaub wir müssen heim. Hafenbahn, lebt wohl auf Wiedersehen, es war wieder wunderschön. Und dann geht es mit voller Nacht nach Hause, ich komm heim, mal zum Unter zu Höh. Auch ein Seemann macht gern einmal Pause, auch ein Seemann braucht Liebe und Mühe.